Siebentes Kapitel: Das französische Nationaldogma als übervölkische Macht. Die französische Nationalkirche schaltet sich in die europäische Politik ein. Das Pariser Dogma überschreitet die nationale Grenze und versucht teilweise mit Erfolg, in den Teilkirchen anderer Nationen bestimmenden Einfluss zu gewinnen. Mit dieser Feststellung drücken wir, schon einmal wurde das hervorgehoben, allen bedeutenden religiös-kirchlichen und weltlich-politischen Ereignissen des anbrechenden 14. Jahrhunderts den Ursprungsstempel auf. Eine ungeheure Machtfülle war in der Institution der gallischen Nationalkirche zusammengeballt worden. Diese Macht rührte natürlich vor allem daher, dass es Frankreichs Nationalkirche verstanden hatte, sich der uneingeschränkten Hilfe des weltlichen Armes zu versichern. Alle weltliche Politik wurde von nun an jahrzehntelang in Frankreich und auch in den übrigen Ländern von der kirchlich-dogmatischen Sphäre her innerviert. Damit entartete die weltliche Politik Europas und ließ sich für mehrere Jahrhunderte ihrem gottgewollten, natürlichen Ursprunge und Zwecke der Einigung und Erhaltung des Volkes entfremden. Vom 14. Jahrhundert an wird in ganz Europa die Geschichte zur offenen oder verkappten Kirchengeschichte. In der Nationalkirche Frankreichs bildeten drei große Systeme eine Einheit: Kirche, Staat, Wissenschaft, wobei hierunter Theologie und Philosophie zu verstehen ist. Diese zusammengeschmolzene Dreieinigkeit kann man nicht besser bezeichnen als mit einem Begriffe, der bisher allerdings erst für das Ende des 14. Jahrhunderts gebräuchlich war, mit dem Begriff Gallikanismus nämlich. Und um noch die Geschichte des ganzen 14. Jahrhunderts in eine Formel zu kleiden: Der Gallikanismus wandelt sich langsam um in den Romanismus. Mit dem Begriff Romanismus aber haben wir das Wesen der zu Beginn des 15. Jahrhunderts konstituierten katholischen Universalkirche am treffendsten gekennzeichnet. Romanismus ist sozusagen europäischer oder universaler Gallikanismus. Kein Mensch wird die Geschichte des 14. und des beginnenden 15. Jahrhunderts in ihrer letzten Ursächlichkeit begreifen können, wenn er den Gallikanismus nicht in seinen Verwurzelungen erkannt hat. Und keiner wird den Gallikanismus verstehen, wenn er die ausschlaggebende Bedeutung des ersten Drittels seines Wesens, der Wissenschaft, übersieht. Wissenschaft im Gallikanismus besagt eigentlich Theologie, also Dogmatik und Philosophie. Oder anders ausgedrückt: Mit gallikanischer Wissenschaft meint man die Universität Paris. Wer die Geschichte des 14. Jahrhunderts verstehen will, muss seinen Blick dauernd auf die Universität zu Paris gerichtet halten. Nicht die Kurie der französischen Nationalkirche in Avignon, schon lange nicht der königliche Hof in Paris, sondern die theologische Fakultät der Pariser Universität ist das Gehirn, von dem die Willensströmungen ausgehen, die alles Geschehen bestimmen und leiten. Gewiss, der Papst zu Avignon war offiziell das Oberhaupt der Nationalkirche und in hierarchisch-sakramentaler Hinsicht ihr Leiter und Führer. Aber der Papst und die Hierarchie standen nicht, damals noch nicht, fest auf ihren eigenen Füßen. Sie wurde vielmehr gestützt und gelenkt von einer besonderen Institution, von der Universität Paris. Der französische Papst war von der Universität abhängig wie ein Wetterzeiger vom Winde, wie eine Pflanze von ihrem Nährboden. Dauernd versuchte zwar die Kurie, sich zu emanzipieren, und es kam auf die jeweilige Persönlichkeit des Inhabers der obersten Kirchenwürde an, wie weit die Verselbstständigung gelang, aber ebenso dauernd wirkte der bestimmte Einfluss der Pariser Theologischen Fakultät. Um diese Überheblichkeit und Anmaßung der Pariser Universität zu verstehen, dieser Professorenklique, die sich herausnahm, über die Kirche und den Papst zu Gericht zu sitzen, um diese Erscheinung, über die heute noch alle Kirchenhistoriker verwundert das Haupt schütteln, zu verstehen, muss man sich freilich der wirklichen Gründung und Aufgabe, muss man sich des wahren Wesens dieser Lehranstalt erinnern. Man muss sich erinnern, dass diese Universität in erster Linie gar keine Lehranstalt sein konnte und wollte. Gelehrt wurde im Rahmen der Universität allerdings auch. Und zwar gewann diese lehrhafte Seite mit den Jahren des Bestehens der Anstalt mehr und mehr an Bedeutung. Die eigentliche Aufgabe der Magister und Doktoren lag aber in den ersten Jahrzehnten, ja im ganzen ersten Jahrhundert, auf einem anderen Gebiete. Die Universität hatte sich aus den Abgeordneten der französischen Regionalkirchen zur gesetzgebenden, zur dogmagebenden Körperschaft der zu verwirklichenden Nationalkirche Frankreichs konstituiert. Denn das war ja die große Aufgabe der Pariser theologischen Doktoren: ein Einheitsdogma, eine Einheitshierarchie und einen Nationalpapst erst überhaupt schaffen. Es gab ja um das Jahr 1300 noch keine katholische Universalkirche, keinen Universalpapst und auch kein katholisches Universaldogma. Es gab noch nicht einmal eine Nationalkirche mit einem nationalen Einheitsdogma. Das alles musste noch erst geschaffen werden. Um in Frankreich ein Einheitsdogma und damit eine Nationalkirche zu schaffen, deshalb ist die Pariser Universität ins Leben gerufen worden. Die theologische Fakultät sollte das Dogma schaffen. Das war ihre oberste und erste Aufgabe. Aufgrund dieser Funktion war und blieb die Universität in der Tat für lange Jahrzehnte das Gehirn der französischen Nationalkirche, ihre eigentliche Lebensquelle. Es konnte gar nicht anders sein, als dass der Papst zu Avignon in allen wichtigen theologisch-dogmatischen und gesetzgeberischen Beschlüssen auf die Auslegung der Pariser Väter des Dogmas angewiesen war. Denn wohlgemerkt, es existierte noch kein universales Dogma und seine kurialistische Auslegung. Augustin und Thomas von Aquin sind aus der theologischen Fakultät der Universität zu Paris hervorgegangen und das noch nicht einmal gleich zu Anfang des 14. Jahrhunderts. Die Universität hat nicht bloß ein paar dogmatische Lehrsätze aufgestellt, sie hat auch in zahlreichen Kommentaren die so wichtige und schwierige Ausdeutung des Dogmas geschaffen. Und noch ein wichtiges: sie hat Dogma und Auslegung des Dogmas gleichzeitig auf eine tragfähige, vernünftige Basis, das heißt auf ein geniales philosophisches System, die Scholastik, gestellt. Alles in einem: die Pariser Universität war Herz und Gehirn der Nationalkirche Frankreichs und des Gallikanismus überhaupt. Wenn also in Wahrheit die Dinge so liegen, wie sie eben geschildert wurden, so muss die herkömmliche Geschichte der Universität zu Paris zum großen Teil, besonders hinsichtlich der Gründung und des Hauptzweckes dieser Anstalt, erlogen sein. Es folgt das schon axiomatisch aus der Generaltatsache, dass es vor dem 15. Jahrhundert weder eine Universalkirche noch ein Universaldogma gegeben hat. Ein direkter Beweis der Fälschung wird trotzdem manchem Leser nicht unwillkommen sein. Ich lasse ihn daher nachfolgen. Viele Lehrstühle der Universität waren im Besitz von Ordenshörigen, berichtet die Überlieferung. Auch der Predigerorden stellte regelmäßig Magister aus seinen Reihen im Betriebe der Anstalt an. Nun hat Denifle eine alte Liste solcher Magister des Ordens an der Pariser Universität von angeblich 1229 bis 1360 einer kritischen Begutachtung unterworfen und dabei merkwürdige Dinge ans Licht gezogen.